Ich bin ein kleines Flugzeug, flieg mit mir. Er ist schräg drauf. Er riecht nach Treibstoff. Er ist ein Flugzeug. Fuck you!